Amoklauf, mein Kinderspiel von Thomas Freier. Erster Teil: Im Brei meiner Umwelt. Die Welt, die dort draußen auf uns wartet, ist nicht, wie sie gerne wäre. Auf dem Weg an den Mülltonnen vorbei zur Schule. Ballspielen verboten steht auf dem Schild. Am Block gegenüber haben die Abrissarbeiten begonnen. Ich zünde mir eine Zigarette an, ziehe, bis sich mein Magen verkrampft, wie an jedem Morgen. Seit Wochen habe ich nicht mehr gefrühstückt. Den ersten Kaffee werde ich in der Hofpause trinken. An der Straßenbahnhaltestelle treffe ich die Direktorin. Sie kommen zu spät! Sie kommen zu spät. Ich lege die Hand auf die Schulter, dass mir der Schlüsselbein bricht. Ich reiße mich los. Hinter mir wird mein Name gerufen. Meine Mutter, die mich begleiten will, Hand in Hand mit mir. Die Zigarette fällt mir aus dem Gesicht. Die Zeit zwischen meinen Schritten wird kürzer. Der Abstand mit jedem Schritt größer. Hänge ich beide ab. Schweiß läuft an meinem Rücken an meiner Brust herunter. Im Schleckermarkt kaufe ich eine Cola, trinke sie, während ich bezahle. Noch 7 Minuten bis zum Stundenklingeln, noch 500 Meter bis zur Schule. Ich muss mich beeilen. Beeilung! Beeilung. Immer mehr Menschen versammeln sich auf dem Schulhof. Eltern, Lehrer. Für jeden Schüler ein Baum. Mein Vater steckt mir ein Mikro an den Kragen, jagt mich wortlos auf den Baum. Eigentlich arbeitet er um diese Zeit. Dann das Stundenklingeln. Ein leises Knacken, Stille. Die Mikrofone werden eingeschaltet. Jeder Schüler ein Mikrofon. Meine Schulter kann ich nicht mehr spüren. Mein Magen ein einziger Zellklumpen. Von hier oben sehe ich in Gesichtern, nicht wissend, was sie von mir wollen. Meine Eltern. Lehrer. Das erste Pausenklingeln, dann wieder Stille. Kein Gefühl für die eigenen Muskeln, Knochen. 4 Meter über dem Boden schläft mir das Gesicht ein. Ihr wartet auf ein Wort aus meinem Mund, aber da ist nichts. Ich hab euch nichts zu sagen! Ich hab euch nichts zu sagen. Nichts. Stille. Stundenklingel schrecke ich aus dem Halbschlaf. Aus den Lautsprechern kommen erste Buchstaben, Worte, die zu Sätzen werden. Die Stimme eines jungen Mädchens. In den Falten eurer Gesichter liegt Staub aus einem anderen Land. Für das Neue fehlt euch. Ein lautes Fiepen, dann Stille. Die Mikrofone werden abgestellt. Die ersten Eltern ziehen sich in ihrer Wohnzimmer zurück. Ich schreie in meinen Kragen. Stille. Nichts. Die Lehrer steigen in ihre Autos, verlassen den Schulhof im 2. Gang. Wir bleiben auf unseren Bäumen. Am Nachmittag, nach dem letzten Stundenklingeln, klettert ein Schüler von seinem Baum. Stellt die Mikrofone an. Ein leises Knacken und wir beginnen zu reden. In den Falten eurer Gesichter liegt Staub aus einem anderen Land. Für das Neue fehlt euch der Instinkt. Meine Eltern stehen im Partnerlook, beide in Trainingsanzügen vor der spanischen Mittelmeerküste. Urlaub im Feindesland, lacht mein Vater aus dem Bilderrahmen heraus. Neben dem Foto steht das Räuchermännchen aus dem Erzgebirge. Daneben die Silberuhr. von Karstadt. Nach dem Abendessen sehen sie fern. Auf dem Tisch vor ihnen liegen eine Tafel Milka-Schokolade und eine Schachtel F6. Ich will mich nicht beklagen. Es geht uns gut. Es geht uns gut. Man lebt. Es ist nicht leicht, aber man lebt. Mit einem Zirkel ziehe ich mir einen Spalt ins eigene Fleisch. Tief. Bis die Spitze gegen den Knochen drückt. Das Blut sammelt sich am Handgelenk und tropft unrhythmisch ins Waschbecken. Man darf sich nicht beklagen. Man lebt. Man lebt. Man darf sich nicht beklagen, es geht uns gut. Es geht uns gut. Es ist nicht leicht. Es ist wirklich nicht leicht. Aber es geht uns gut. Man lebt. Man lebt. Ich verwische die Spuren, spüle das Blut vom Beckenrand in den Ausfluss. Auf dem Weg vom Bad ins Wohnzimmer ziehe ich den Ärmel bis zur Hand. Ich setze mich neben sie. Du siehst blass aus. Alles in Ordnung. Möchtest du Schokolade? Was ist los? Was ist los mit dir? Sieh dich nur an. Wo bist du hingekommen? Hast du dir die Augen mit einem Stück Kohle schwarz gemalt? Meine Eltern stehen auf dem Weg der Kleingartenanlage. Meine Mutter mit einer Schürze. Mein Vater in Unterhemd und kurzer Hose. Die Kleingärtner der Goldenen Aue halten zusammen. Brüder und Schwestern. Am Abend feiern sie 40-jähriges Bestehen. Es gibt Bier und Roster. Ich erbreche mich hinter dem Komposthaufen. Brüder und Schwestern. Ich bin hier oben nicht allein. Sie sind mit mir auf der Reise. Ich bin alles bloß nicht krank. Hör auf meine Stimme leise. Als mein Vater arbeitslos war, kannte er meinen Stundenplan auswendig. Versuchte mir bei den Hausaufgaben zu helfen. Bat in der Schule um zusätzliche Elterngespräche. Seit er beim Sicherheitsdienst arbeitet, lässt die Kontrolle nach. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Die Zeiten haben sich geändert. Die Zensuren werden schlechter. In der Hofpause werde ich mit einer Flasche Bier erwischt. Rabaukentum und Hottentottenverhalten werden hier nicht geduldet, Freundchen. Entschuldigung. An jeder anderen Schule, aber nicht bei uns. Seit 1906 bin ich Schüler an dieser schönen Schule. Seit 1906 sind alle Lehrer nett und hilfsbereit. Alle Schüler verstehen sich problemlos, sind wissbegierig und aufgeschlossen. Das Klima zwischen Lehrern und Schülern darf als ein respektvolles beschrieben werden. Seit 1906. Und seit 1906 sind wir stolz darauf. Seit 1906 bin ich stolz darauf. Wann war das denn? 1906. Seit 1906 bin ich Direktorin an dieser schönen Schule. Übernachtsprüche an Hakenkreuz neben den Eingang. Und seit 1906 bin ich stolz darauf. Übernachtsprüche an Hakenkreuz neben den Eingang. An die Turnhalle schreibe ich die Mauer hoch höher. Ich schmeiße Glasflaschen auf den Schulhof. Am nächsten Morgen sehe ich den Hausmeister mit einem Pinsel in der Hand. Zuerst das Hakenkreuz, dann die Scherben. Hottentottenverhalten. Beeilen Sie sich, wenn das jemand sieht. Tod ist die Konsequenz aus dem, was dich hier quält. Um Erlösung fließt du jede Nacht. Deine Stunden sind gezählt. Ich habe mir angewöhnt, mich leise zu verhalten. Wenn ich zu Hause bin, mit Socken auf Boden oder barfuß auf Teppich. Essen ist fertig. Wenn ich aus der Schule komme, schläft mein Vater. Seit einem Jahr arbeitet er nachts an einer Tankstelle. Tagsüber braucht er seinen Schlaf. Aufstehen, Lothar! Meine Mutter steht in der Küche. Ich stelle den Rucksack in die Ecke, lege den Schlüssel vorsichtig auf die Kommode. Im Flur riecht es nach gebratener Jagdwurst. Ich habe 26 Fotos von unserem neuen Auto gemacht. Nach der Schule habe ich sie abgeholt. Ich wecke meinen Vater und zeige sie ihm. Er lächelt, zieht die Decke beiseite und steigt aus dem Bett. Am Tisch drehen sich die Gespräche ums Essen. Schmeckt's? Meine Mutter schluckt Tabletten gegen Herzrasen. Ihr Herz ist gesund. Zum Nachtisch gibt es Kirschen. Auf dem Balkon, 10 Meter über dem Asphalt. Meine Augen für jeden Schlaf bereit, müde längst. Die Uhr schlägt 1. Vor meinen Augen dreht sich eine letzte Landschaft. Eine Stadt stirbt, ein langsames Ausdünnen. Leichen hängen aus den geöffneten Fenstern, Kissen auf den Fensterbrettern, Eis. Vor den Eingängen werden die, die hier nicht mehr wohnen, verbrannt von denen, die geblieben sind. Die sich an den Flammen wärmen, jeden Tag aufs Neue. Während sich das Feuer Wege durch die weichen Körper sucht, liegt meine Mutter vor dem Fernsehgerät. Mit jedem Buchstaben, der aus dem Bildschirm kleckert, werden ihre Augen kleiner. Sie wird einschlafen, wenn das letzte Messerset verkauft ist. Aus dem Schlafzimmer dröhnt das Schnarchen meines Vaters. Das Glas der Balkontür sirrt im Takt des Schläfers. In den Abwässern, die aus den fensterlosen Wohnzimmern fließen, beginne ich zu fischen. In den Gesprächen meiner Eltern, in ihren Geschichten. Auf dem Balkon. Müde längst. Mit gefrorenen Füßen. Leise durch die Balkontür. Die Gardinen zuziehen. Ich schalte den Fernseher aus. Meine Mutter erwacht. Ein verschlafenes Grunzen. Die Haut ihres Gesichts in Falten gelegt. Was machst du? Fragt sie. Ich lebe. Man darf sich nicht beklagen. Man lebt. Ich durchtrenne die Haut einige Zentimeter über dem Knie mit einer Glasscherbe. Das Blut ist warm, wie Haut unter einer Decke. Man darf sich nicht beklagen, mein Kind. Ich beklage mich nicht. Beklag dich nicht. Tu ich nicht. Man darf sich nicht beklagen. Man darf sich nicht beklagen. Das ist nicht das Ende. Das ist ein Neuanfang, komm, reich mir deine Hände. Wir gehen ins ewige Land. Frau Wiese, unsere Ethiklehrerin, würde uns gern mit dem Zeigestock schlagen. Sie würde so gerne mit dem Schlüsselbund nach den bösen Schülern werfen, uns an den Haaren ziehen, wenn sie das noch dürfte. Aber sie darf nicht. Und das wissen wir. Morgen. Morgen. Die Frage, ob sie früher bei der Stasi war, hat sie mit Nein beantwortet, wie die meisten ihrer Kollegen. Aber sie war. Und das wissen wir. 5, 6 Jahre. I.M. Gänseblümchen. Nichts Aufregendes. Böse, böse, Frau Wiese. Setzen. Einmal haben wir die Sicherung aus dem Polylux gebrochen, um unangekündigte Leistungskontrollen zu verhindern. Die werden bei I.M. Gänseblümchen auf Folien vorbereitet. Die Spielregeln dürften bekannt sein. 2 weiße Blätter, ein Lineal und ein Füllfederhalter. Der Rest eurer Sachen kommt nach vorn neben die Tafel. Die 7 Aufgaben habe ich, wie immer, auf einer Folie vorbereitet. Ihr zieht links 2 Zentimeter, rechts 3 Zentimeter Rand. Arbeiten ohne Rand, Arbeiten mit unkorrektem Rand werden wie immer mit der Note 6 bewertet. Ihr habt 1/2 Stunde Zeit. Die Zeit beginnt, sobald ich den Polylux angeschaltet habe. Wer war das? Gänseblümchen. Das ist mutwillige Zerstörung von Schuleigentum. Gänseblümchen, Gänseblümchen, Gänseblümchen. Ich werde das der Direktorin melden. Unser Hottentottenverhalten bringt die Wiese zum Heulen. Ihr Gesicht, ihr Faltenwurf, ganz nass. Die Zeiten haben sich geändert. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Wo bleibt Ihr Humor, Frau Wiese? Dass in der Wiese noch Wasser steckt? Immer wenn der Tag sich neigt, immer wenn der Abend kommt. 2 Wochen nach ihrer Entlassung hat sie die ganze Klasse zu sich eingeladen. In ihren Garten, hinter dem Heizkraftwerk. Wir haben Würstchen gegessen, nicht viel geredet und Karat gehört, ihre Lieblingsmusik. Sie haben mir das letzte Mal ins Gesicht gelogen und gesagt, dass uns die Musik gefällt. Wir treffen uns an der Tischtennisplatte. Von weitem kann ich meine Eltern sehen. Sie kommen vom Kaufland, die Plastiktüten prall. Schon im Oktober beginnen sie mit dem Weihnachtseinkauf. 4 Kilo Nüsse, Knabberzeug, Salzstangen. 8 Kilo Mandarinen, Orangen. Mehr als 20 Tafeln Schokolade. Freust du dich nicht? Freust du dich nicht? Mitte November steht der Weihnachtsbaum. Billig aus dem Baumarkt. Pünktlich am 1. Dezember brennen 74 elektrische Kerzen. Mit Sicherheitszertifikat. Sonderangebot. 14 unterschiedliche Schokoladenweihnachtsmänner. Schokoladenglocken. Schokoladenengelchen. Was schaust du denn so? Während der Feiertage schleppe ich mich von Essen zu Essen. Noch während des Frühstücks steht meine Mutter vor dem Herd. Der Braten... Ein Schnäppchen. ...schmeckt nicht. Reicht aber für eine Woche. Nach dem Mittagessen kommt das Kaffeetrinken. Schwarzwälder Kirsch. Nach dem Kaffee wird mit Sekt angestoßen. Nach dem Abendessen wird mir schlecht. Eine Magenverstimmung. Du bist das gute Essen nicht gewöhnt, das ist alles. Ruh dich aus, ich mach dir einen Tee. Ich stecke mir den Finger in den Hals. Beuge meinen Kopf über das Erbrochene. Ich atme tief ein, aus, ein, bis ich es nicht mehr aushalten kann. Beklag dich nicht. Ich soll mich nicht beklagen. Ich beklag mich nicht. Es geht mir gut. Ich lebe. Es ist nicht leicht. Es ist wirklich nicht leicht, aber ich lebe. Ich lebe und beklag mich nicht. Ich weiß. Ich muss zur Schule. Ich muss lernen, muss gute Noten nach Hause bringen. Täglich. Für meine Zukunft. Damit ich ein besseres Leben führen kann. Besser als euer Leben. Ich weiß, ich beklag mich nicht. Keiner beklagt sich. Haben Sie das Hakenkreuz neben den Eingang gesprüht? Nein. Sind Sie verantwortlich für die Scherben auf dem Schulhof? Nein. Sie sind hier nicht an irgendeiner Schule. Ich bin an einem traditionsbewussten humanistischen Gymnasium seit 1906. Was haben Sie 1906 gemacht? Ihr Verhalten ist unangenehm auffällig, Freundin. Zudem lassen Ihre Leistungen zu wünschen übrig. Sollten Sie Interesse an einem Schulabschluss haben, müssen Sie sich den Gesetzen dieser Schule fügen. Fühlen Sie sich beobachtet? Das tue ich. Komm und setz dich her zu mir, mein Sohn. Hab doch keine Furcht, du hast dich lang genug gequält. Lade deine Waffe durch. Herr Janko, unser alter Physiklehrer, war auch bei der Stasi. Der hat die Frage danach auch mit Nein beantwortet. Wie die Wiese. Wenn ich mir die Ergebnisse der letzten Kontrolle ansehe, das Abitur werden die wenigsten von Ihnen bestehen. Heute nach der Schule habe ich ihn gesehen, im Kaufland. Ruhe. Ihnen fehlt Disziplin, ein Wille, Lernbereitschaft. Ihre Zukunftschancen sind ohne dies schlecht. In der Konservenabteilung. Sauerkraut, Bohnen, Mischgemüse. Ruhe da hinten! Etwas mehr Aufmerksamkeit während des Unterrichts würde Ihnen gut tun. Er stand vor dem Regal in einem weißen Kittel. Halten Sie die Klappe. Sie sollen die Klappe halten. Auf einem Schild an seiner Brust stand Herr Janko. Ich wusste, was das bedeutet. Also habe ich ihn angelächelt. Guten Tag, Herr Janko. Lösen Sie jetzt die Aufgaben 4 bis 10. Sie haben 20 Minuten. Haben wir uns verstanden? Nein. Sie sollen jetzt die Aufgaben lösen. Sie sollten jetzt die Dosen einräumen, sonst verlieren Sie Ihren Arbeitsplatz. Ich werde Ihre Eltern einladen. Ins Kaufland? Ich werde einen Schulverweis beantragen. Sie können mir hier noch nicht einmal Hausverbot geben. Ich habe Ihre Tränen gesehen, Herr Janko. Was werden die in der Schule dazu sagen? Ich habe dich gar nicht kommen hören. Wie war es in der Schule? Ich komme aus der Schule. Mein Vater sitzt vor dem Fernseher, meine Mutter am Küchentisch. Sie ist noch im Bademantel. Vor ihr liegt der Otto-Katalog, daneben das Telefon. Freitag ist ihr freier Tag. Essen steht in der Mikrowelle. Würstchen-Gulasch. Das isst du doch. Ich habe schon gegessen. Ich koche jeden Freitag. Ich weiß. Ich koche jeden Freitag für dich. Ich weiß. Mein Vater stellt den Fernseher lauter. Auf dem zweiten kommt Wintersport. Ich koche doch jeden Freitag für dich. Jede Woche, jeden Freitag. Und es schmeckt dir doch. Schmeckt dir Würstchengulasch nicht? Muss das sein? Müsst ihr so laut sein? Würstchengulasch schmeckt dir doch. Komm, ich mach's dir warm. Mutti, ich hab schon gegessen. Ich gehe in mein Zimmer. Ich mach's dir warm. Muss das sein? Von meinem Zimmer aus kann ich meinen Vater hören. Das dumpfe Dröhnen seiner Stimme, ein, zwei Sätze, nicht mehr. Wenig später höre ich, wie er die Schlüssel vom Brett nimmt. Ich höre die Wohnungstür, wie sie ins Schloss fällt. Er geht in die Garage. Meine Mutter nimmt den Hörer in die Hand und bestellt Handtücher bei Otto. In der Pause vor dem Englischtest sitze ich auf der Schultoilette. Mit den Fingerkuppen streiche ich über meine Narben, auf meinen Beinen, auf meinen Armen. Kaum eine freie Stelle. Jeder Riss war eine Erleichterung, jeder Graben in meinem Fleisch. Für einen Moment schließe ich die Augen. Als ich sie wieder öffne, ist es bereits Nachmittag. Der Unterricht längst vorbei. Das Schulgebäude leer. Ich wasche mir die Hände und gehe nach Hause. Meinen Eltern sage ich nichts. Bis in die Nacht sitze ich vor meinem Computer. Danach fällt es mir schwer einzuschlafen. Ich denke an den Englischtest. Ich muss das Laken wechseln. Ich muss am Tisch sitzen. Überall in meinem Bett ist Blut. Die Mülltonnen hinter dem Block sind verschlossen. Auf dem Weg dorthin hallen meine Schritte durch das Viertel. Ich habe mir die Narben aufgekratzt. Im Schlaf. Meine Eltern schweigen. Ich habe keinen Appetit. Zwischen den Häusern ist es still. So still. Kein Mensch. Ich habe keinen Appetit. Eltern sitzen vor dem Fernseher. Kein Appetit. Sie wissen nichts von meinen Narben. Die letzten Autos fahren aus der Kaufland-Tiefgarage. Im Schleckermarkt geht das Licht aus. Ich esse langsam. Wo ist meine Schere? Mein Zirkel? Die ersten Bissen gehen kaum runter. Meine Hand zittert. Mein Mund ist trocken. Mit dem Schlüssel ritze ich ein Hakenkreuz in die Mülltonne. Mein Vater schweigt mich an. Er beobachtet mich. Ein tiefer Schnitt. Direkt neben das Schloss. Ein zweiter. Über Kreuz. Meine Mutter sieht aus dem Fenster. Meine Mutter steht am Küchenfenster. Kein Appetit, aber ich esse ab. Sie beobachtet mich. Aus dem Wohnzimmer höre ich das Lachen meiner Eltern. Sie wird nichts sagen. Ich will nichts hören. Nichts essen. Nichts. Was hast du gemacht, mein Sohn? Was ist das, mein Schatz? Was ist los? Ich habe ein Hakenkreuz für dich. Meine Narben. Ich muss kotzen. Dein Blut. Nichts. Nichts. Nichts. Der kalte Rauch verhindert jeden Geschmack. Kein Hunger auf nichts, einfach nur satt. Du willst hier raus, die Frage stellt sich nur wie und wieder geht ein Tag dahin. Zweiter Teil, Amok. Ich bewege mich im Grenzgebiet. Todesstreifen, würden meine Eltern sagen, die nicht wissen, welcher Plan in meinem Kopf eine Heimat gefunden hat. Tief in einer Ecke meines Zimmers sitze ich, am Vorabend, die Beine angewinkelt. Den Kopf auf den Knien. Die Arme hängen an den Seiten herunter. Neben mir der Rucksack, in dem die Ausrüstung ist. Die Pistole, die Munition, die Wollmaske, die mein Gesicht sein wird für eine Stunde. Maximal zwei. In einem Moment, in dem ich keinen Kompromiss eingehen werde. In einem Moment, in dem das Hirn, mein Blumenkohl, den sie in Scheiben schneiden werden, gegen die Schädelplatten drücken wird. In dem mein Zeigefinger den Druckpunkt überwinden, mein Körper den ersten Rückstoß verspüren wird. Wie von einem Hochsitz aus kann ich die Schule überblicken, wenn ich die Augen schließe. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Wer hat Angst vor mir? Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Wer hat Angst? Wer hat Angst? In der Küche bereitet meine Mutter das Abendessen. Gurkensalat, Schnittchen, Tee. Auf jedes Schnittchen kommt ein kleiner Zweig Petersilie. Die Schnittchen kommen auf den großen Servierteller. Kreisförmig. In der Mitte ein halbiertes Ei. Um die Eihälften herum kommen geviertelte Tomaten und die Käsehäppchen, in denen Spieße stecken. In der untersten Schublade meines Schreibtisches befindet sich der Lageplan. Auf Millimeterpapier, darauf der Schulhof. Der Lichthof. Die Notausgänge. In jedem Klassenzimmer steht der Name eines Lehrers. Eingetragen mit Bleistift. Der Radierer neben dem Blatt. 26 Namen. Dazu das Sekretariat. Das Lehrerzimmer. Mein erster Schuss wird im Lehrerzimmer fallen. Der zweite im Sekretariat. Morgen. Beim Abendessen kommen aus meinem Mund verschiedene Töne. Durch Lippen, Zunge, Zähne, gepresst. Der Salat ist lecker. Danke. Allein im Schülercafé wird das Radio trällern. Das Beste aus den 80ern. Im Brei meiner Umwelt werde ich einen Halt finden, einen Boden. In dem Moment, in dem der erste Lehrer meinen Lauf kreuzt, seinen Körper für mich hinhält. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind. Ich werde der Musiklehrerin die Stimmbänder zerfetzen, sobald ich sie sehe. Mit einem gezielten Schuss. Ich werde dem Sportlehrer eine Kugel in sein Hüftgelenk stecken, während er einer sechsten Klasse die Felkrolle vorturnt. Der Direktorin werde ich das Gesicht aufschießen, dass es mich anstarren kann. Ich werde meine Unterschrift setzen. Mit Blut. Meinen Namen im Schulhaus hinterlassen. Keiner kann meine Gedanken erraten. Niemand. Ich werde sie alle überraschen. Morgen. Ich öffne ein letztes Bier, das erste an diesem Abend. Zwischen Klamotten, Zeitschriften und Schulbüchern finde ich einen Aschenbecher. Ich gehe früh ins Bett, wie ein Sportler vor einem wichtigen Wettkampf. Ihr werdet die Toten zählen, die Statistiken aufstellen, die Berichte schreiben, sehen, lesen, hören. Ihr werdet mein Zimmer durchsuchen, meine Eltern befragen, die zu euch gehören. Ihr werdet die Kugel aus dem Kopf schneiden, in dem dieser Plan eine Heimat gefunden hat. Mein Name in aller Munde. Mein Gesicht in aller Augen. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Das ist gut. Gut. Gute Idee. Los. Du übernimmst. Los. Ich übernehme. Los. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Der sich vor den Eltern verabschiedet, wie an jedem Tag. Der die Wohnungstür hinter sich schließt, die Straße betritt und freundlich die Nachbarn grüßt. Auf dem Rücken den Rucksack, in dem heute keine Bücher sind. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Der das Kaufhaus betritt, Trinkgeld gibt und einen letzten Kaffee trinkt. Der auf die Uhr schaut und von weitem den Schulhof sieht. Der mit der Pistole, der Munition, der Wollmaske. Der mit der Lederjacke, der Cargohose, den Springerstiefel. Der, dem sich der Magen zusammenzieht. Der, dem der Schweiß an den Beinen herunterläuft, unter den dunklen Sachen. Ich bin der, der den Schulhof betritt. Der endlich den Schulhof betritt. Der das Schulgebäude erreicht, die Türen hinter sich zufallen lässt, sich umschaut und die Magazine überprüft. 500 Schuss. Lieber mehr. 600. 700. Mehr. 800 Schuss. Locker bleiben. Ich bin locker. Bist du nicht. Auf keinen Fall bist du locker. Ich bin locker. Also spielen wir was anderes. Fangen. Langweilig. Wir spielen Fangen. Ich bin der Fänger. Mit vollem Magazin. Und habe 5 Sekunden Vorsprung. Immer. Aber nach dem ersten Schuss wird es ein Versteckspiel. Meinetwegen. Dann haben wir Vorsprung. Ist mir recht. Die Schule ist groß. Die Klassenzimmer, die Langgänge, kaum Notausgänge. Perfektes Terrain. Wie viele Lehrer? Wie viele Schüler? Du musst zählen. Das überlebst du nicht. Aber ich... Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Wer hat Angst vor mir? Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Wer hat Angst? Wer hat Angst? Mit schnellen Schritten durch die Gänge, die Pistole in der Hand, auf der Suche nach dem ersten Schuss. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Wer? Wer? Wer? Wer zittert, verrät sich und wird erschossen. Ich zitter. Ich sehe dich. Ich zitter. Ich erkenne dein Gesicht. Ich flehe dich an. Ich will raus. Ich will hier raus. Wer schreit, wird erschossen. Ich will hier raus! Headshot! Du hast verloren. Ich überlebe. Ich drehe mich um. Ich überlebe. Ich sehe dich. Ich könnte schießen. Ich überlebe. Ich höre meinen Herzschlag. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Ich. Ich lass dich laufen, Schüler. Zeitungen, aus meinem Radio, aus meinem Kopf. Schlaf schön und träum von mir. Ich will nicht einschlafen. Komm. Ich habe keine Lust mehr. Ich will das nicht. Nicht der Überlebende sein. Was willst du? Mitschießen. Meinetwegen. Zwei Täter. Zwei Täter. Du übernimmst. Ich übernehme? Los! Los! Ich. Ich übernehme. Mit schnellen Schritten über die Nordtreppe ins Lehrerzimmer, in den zweiten Stock, wo die Fäden zusammenlaufen und die Tür verschlossen ist. Raum 202. Nur von innen oder mit dem Schlüssel von außen zu öffnen. Ich lade durch. In meinem Arm, in meiner Schulter bereits der Rückstoß vom ersten Schuss. Ich klopfe an. Moment bitte! Ich lege den Finger auf den Abzug. Was soll denn das? Nehmen Sie diese alberne Mütze vom Kopf. Headshot! Nichts weiter als ein alberner Bauchschuss. Die Wucht des Geschosses lässt diesem Körper eine letzte lächerliche Bewegung. Ein, zwei Schritt nach hinten, auf die Wand zu, an der das Fleisch auf dem Boden gleitet. Blutschaum vor dem Mund. Nichts weiter als eine Referendarin. Erst 2 Wochen an unserer schönen Schule. Ich hack dich ab. Ich weiß noch nicht einmal, wie du heißt. Was ist? Frau Tetzler? Deutsch, Geschichte, habe ich recht? Ein Herzdurchschuss. Ein Lungendurchschuss. Frau Tetzler verblutet kurz nach Eintritt der Projektile. Mein drittes Opfer lag im Zeitplan. 10 Minuten nach dem Stundenklingeln. Du musst das Magazin wechseln. Weiß ich. Ich übernehme. Ich übernehme und wechsle das Magazin. Gehe durch den Lichthof in Richtung Südtreppe, Richtung Sekretariat. Negativ, du hältst dich zurück. Ich bin dran, ich übernehme. Ich bin dran, ich bin noch nicht fertig. Locker bleiben. Ich bin locker. Ich bin noch im Lehrerzimmer. Ich wechsle das Magazin zum ersten Mal, zur Sicherheit, und lade durch. Ich bin locker. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Frau Siebert? Hilfe! Drück ab. In der 7. hatte ich Englisch bei ihr. Drück ab! Das waren schöne Stunden. Du sollst abdrücken! Drück ab! Headshot! Headshot! Frau Siebert liegt auf dem Boden. 2 Projektile stecken in ihrem Kopf. Abgefeuert aus nächster Nähe. Aus dem Mund sickert Blut. Frau Siebert gluckst kurz. Dann brechen ihre Augen. Ich übernehme. Negativ. Du bist außerhalb des Zeitplans. Deine Hand zittert. Die zittert nicht. Ich übernehme. Im Lichthof Richtung Südtreppe, ins Zimmer der Direktorin, vor der ich die Wollmaske abnehmen werde, damit sie mich erkennen kann. Was ist mit mir? Du übernimmst die Sekretärin im Vorzimmer. Roger, Brett. Sie würden sich freuen über meinen Besuch. Sie wissen doch, wer ich bin. Sie mussten doch mit mir rechnen, oder? Oder habe ich Sie überrascht? Sie müssen mir sagen, warum es hier so laut ist. Headshot! Die Sekretärin klappt auf die Tischplatte. Auf dem Vertretungsplan für den nächsten Tag klebt ihr Blut. Sei ruhig. Warum ist es hier so laut, Frau Direktorin? Wie soll ich hier lernen? Wie soll ich bei diesem Lärm die Weichen für die Zukunft stellen, die hier ständig auf dem Spiel steht? Ich musste mich in Schießstände zurückziehen, weil es da viel ruhiger zugeht. Das müssen Sie doch verstehen, das müssen Sie. Das dauert viel zu lang. Zeig ihr die Pistole, schieß ihr das Gesicht auf. Halt deinen Mund! Zuerst möchte ich mit Frau Direktorin zusammensitzen. In ihrem Reich. Eine Weile. Ganz freundschaftlich. Sie könnte mich mit meinem vollständigen Namen anreden. Mich fragen, was das hier soll. Sie könnte mich auffordern, ihr die Pistole zu geben. Sie könnte mich der Polizei übergeben, damit sie in Ruhe weiterarbeiten kann. Sie könnte den Mund aufmachen. Etwas sagen. Irgendwas. Mach den Mund auf! Beeil dich! Das Maul auf! Mach das Maul auf! Jetzt sagen Sie was! Geben? Geben Sie. Drück ab oder ich übernehme. Würden Sie mir bitte die Pistole geben. Headshot. Ich schaue nicht zu, wie du krepierst. Das interessiert mich nicht. Wiedersehen, Frau Direktorin. Ich will auch mitschießen. Nein. Wir sind viel schneller, wenn wir zu dritt arbeiten. Meinetwegen. Zu dritt? Zu dritt. Zu dritt. Wir müssen uns trennen. 15 Minuten nach dem Stundenklingeln. Du gehst über die Südtreppe ins Untergeschoss, die Räume 33 bis 38. Roger that. Ich gehe über die Nordtreppe ins oberste Stockwerk, die Räume 301 bis 304. Zusätzlich die Vorbereitungsräume für Chemie und Biologie. Roger that. Ich gehe ins Erdgeschoss, 133 bis 138, mit dir über die Südtreppe. Roger that. Wir treffen uns in 10 Minuten im obersten Stockwerk. 25 Minuten nach dem Stundenklingeln. Storm the front! Go, go, go! Report in. Ich öffne die erste Tür, Raum 33, schwenke die Pistole durch den Raum, ganz langsam und ruhig, über ahnungslose Gesichter, bis die Mündung auf den Lehrer zeigt. Herr Maldo, Bio-Sport. Ich drück ab. Headshot. Das Projektil durchschlägt seinen Schädel. Beim Austritt der Kugel ist ein leises Knacken zu hören. Go, go, go! Report in. Im Raum 138 ist die Tür verschlossen. Im Raum 137 findet meine nächste Hinrichtung statt. Eine 9. Klasse seziert im Biologieraum Kuhaugen. Die Tür steht bereits offen. Ich betrete wortlos den Raum und schieße Herrn König 3-mal in den Rücken. Während er zu Boden fällt, stöhnt er laut. In der 137 verpasse ich der Schulpsychologin einen Bauchschuss. Blut sickert aus der Wunde. Ich lasse sie liegen, verbluten. Enemy down! Auf dem Gang kommt mir Frau Fuchs entgegen. Sie ist ruhig, nicht überrascht. Erst als ich ihr meine Waffe zeige, öffnet sich ihr Mund. Noch bevor sie schreien kann, gebe ich ihr eine Kugel in die Kniescheibe. Sie knickt zur Seite weg. Ich lade durch. Headshot. 20 Minuten nach dem Stundenklingeln. Beeilung. Roger that. Report in. In den Räumen 136, 135, 134 ist eine Buchenwald-Ausstellung. Die drei Türen sind verschlossen. Ich gehe in Richtung Westtreppe, Raum 133. Im Biologie-Vorbereitungsraum erschieße ich Frau Klein und Herrn Knorr, beide durch gezielte Herzdurchschüsse. Vor Raum 301 höre ich, wie Stühle und Tische an die Tür geschoben werden. Raum 133. Eine 5. Klasse ist gerade mit Gruppenarbeit beschäftigt. Ich bleibe im Türrahmen stehen. Die Gesichter erwarten von mir, dass ich etwas sage. Ich schieße Frau Becker in die Schulter, in den Oberschenkel, in die Brust, in den Bauch, in den Kopf. Headshot! Sektor clear! Ich wechsle das Magazin. Raum 302 ist leer. Noch 3 Minuten. Beeilung, Beeilung. Roger that. Report in. Raum 34 ebenfalls leer. In Raum 35 liegt Frau Rader. Headshot. Raum 36 geschlossen. Vor der Nordtreppe treffe ich Frau Biesach zwischen die Augen. Raum 37 verbarrikadiert. Sektor clear. In Raum 38 erschieße ich Herrn Kaschitz durch die Tür hindurch in den Rücken. Sektor clear. Sektor clear. Regroup Team. Regroup Team. Alles, was du brauchst, doch ich gebe niemals auf. Irgendwann stirbst du allein. Ich werde dein Erlöser sein. Dritter Teil: Auf dem Boden. Die Gänge sind leer. In allen Schlössern stecken die Schlüssel von innen. Ich habe das Magazin nicht mehr gewechselt. Seit 5 Minuten ruht mein Zeigefinger auf dem Abzug. Ich habe nichts überwunden. Keiner mehr vor meinem Lauf. Seit 5 Minuten stehe ich im obersten Stockwerk. Dort ist die Heimatstadt als Tonrelief in die Wand geschraubt. In der Mitte das Rathaus, der Marktplatz, die Stadtapotheke. Von der Mündung meiner Waffe tropft Schweiß. Am Ende einer Gasse stehen Tische und Stühle vor einem Café. Der Dialekt der Bedienung sagt mir, dass ich hier geboren bin. Es zieht mir den Speichel aus dem Mund. Meine Finger krallen sich in das Metall. Ich schieße. Und mir schrumpft die Zunge, wenn ich durch die Straßen laufe. Wortlos. Die Lippen zusammengeklebt. Ich schieße. Schieße auf das Relief. Ich schieße, bis sich der Krampf in meiner Heimat löst. Ich schieße, bis das Rathaus brennt. Bis die Bürger der Stadt schreiend über den Marktplatz rennen. Ich schieße, bis die Stadtapotheke zur Einsatzzentrale wird. Rot, weiß, grün, rot. Chaos in den niedlichen Gässchen. Bewegung. Ich schieße. Und meine Kugeln schlagen wie Bomben Schneisen in die Stadt. Ich schieße. Und die Farbe platzt vom Relief. Bei jedem Schuss, in dem Moment, in dem die Kugel die Oberfläche durchschlägt. Die Stadt darunter ist nackt. Ohne Häuser. Nur noch die Landschaft, die mir bekannt vorkommt. Ich schieße. Schieße. Schieße. Schieße. Schieße. Schieße. Schieße. Schieße. Stille. Ich muss das Magazin wechseln. Ich sehe aus dem Fenster rot, weiß, grün, rot, blau, blau, blau. Ich. Ich bin eine große Sache. Die Katastrophe. Ich schieße. Zeigt mit den Fingern auf mich, wenn ich am Fenster stehe. Ich habe 4 bis jetzt. Ich auch, inklusive der Schulpsychologin. Ich habe gesehen, wie du einen Schüler erschossen hast. Und die Direktorin. Wie viele? 7. 5 Lehrer, 1 Referendarin, 1 Sekretärin. Wir müssen uns beeilen. Die Musiklehrerin fehlt. Und der Sportlehrer. Den Sportlehrer am Ende, wie ausgemacht. Roger that. Auf dem Weg zum Musikraum müssen wir an den Toiletten vorbei, über die Nordtreppe ins erste Obergeschoss, Raum 101. Storm the front, go, go, go! Ich übernehme. Roger that. Ich wechsle das Magazin. Ich lade durch. Ich leg den Finger auf den Abzug. 35 Minuten nach dem Stundenklingeln stehen wir vor der Tür zum Musikraum. Ich leg die Hand auf die Klinke. Vorsicht! Hinter dir! Pass auf! Ich drehe mich um. Der hat eine Waffe. Eine Wollmaske. Eine Cargohose. Eine Lederjacke. Springerstiefel. Und sagt, dass er mit ihm schießen will. Auf dem Boden. Endlich. Ausgestreckt zwischen maskierten Schülern. Den Bauch in den Fußboden gedrückt, in die Steinplatten des obersten Stockwerks. In meinem Gesicht noch immer der Staub des Heimatreliefs. Ich kann euch hören, wenn ich die Augen schließe. Eure Kommandos zum Sturm auf das Gebäude, die Festung. Eure Hubschrauber, die über uns kreisen. Eure Befehle, Anweisungen, Bittstellungen. 11 Stunden nach dem Stundenklingeln liegen 7 Polizisten und 2 Sanitäter reglos auf dem Schulhof. Aus dem Lehrerzimmer haben wir ein Lazarett gemacht, aus dem Kunstraum ein Leichenkeller, Scharfschützen liegen auf dem Dach der Turnhalle. Wenn sich die Möglichkeit bietet, knallt ihr uns ab. Das wissen wir. Seltsame Menschen, die eure Kinder sind. Seltsame Kinder, die euch plötzlich durch die Köpfe schießen. Ein Stück warme Kirschtorte in meinem Magen, wenn ich es ausspreche. 12 Stunden nach dem Stundenklingeln kommen 3 Schüler ins oberste Stockwerk. Ich war eingeschlafen. Sie bluten. Ihr stürmt das Gebäude, die Festung, mit gepanzerten Fahrzeugen. Aus dem untersten Stockwerk kann ich euren Ruf hören. Schüsse, splitterndes Glas, Metall. Wir haben keine Chance. Unsere Kugeln prallen an euch ab. Ich kann sehen, wie ihr über sie lacht. Durch die Helme hindurch, eure Masken, Fratzen. Meine Heimat ist nicht schusssicher. Wir tragen keinen Panzer vor der Stirn, kein Metall im Nacken. Wir haben keine Chance. In dem Moment, in dem ihr das oberste Stockwerk stürmt, 12 Stunden, 15 Minuten nach dem Stundenklingeln, fällt mir die Pistole aus der Hand. Der vorletzte Schuss trifft einen 6-Klässler in den Bauch, als er die Hände hochheben will. Der letzte. Mein Kopf. Bitte mein Kopf. Mein Kopf. Meine Heimat. Ein Stück warme Kirschtorte in meinem Magen. Schießt. Habt ihr Angst? Schießt. Schießt. Ich hab Angst. Ich hab Angst. schießt. Endlich. Amoklauf, mein Kinderspiel von Thomas Freier. Es sprachen ETC, Florian Lukas, Felix Klare, Katharina Schubert. Ton Peter Awa und Wenke Decker. Regieassistenz Anuschka Trocker. Regie Ulrich Lampen. Produktion Rundfunk Berlin-Brandenburg mit Radio Bremen 2006. Dramaturgie und Redaktion Regina Arem.